1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 8 Minuten hier im Radio unter uns und dann kommt das Fernsehen dazu und dann beginnen wir auch mit unserer Themensendung. Heute zu dem Thema ausgeplappert. Jetzt aber unser erstes Gespräch ist quasi ein offenes Thema und ich bin gespannt auf meinen Anrufer. Das ist der Alexander und Alexander ist 41. Alexander. Hallo, Domian. Was ist dein Thema? Hallo. Ja, mein Thema ist eigentlich angrenzend an das gestrige Thema, ein paar seelische Störungen vielleicht oder ein paar unangenehme Sachen, die einem langsam auffallen. Ja, und ich wollte mal fragen, ob es so... Ja, erzähl doch mal von den unangenehmen Sachen, die dir langsam auffallen. Also an mir fallen mir auf, ich bin alleinstehend und habe seit ein paar Jahren, also jetzt seit knapp 1,5 Jahren, eine Beziehung zu einer... zu einer Frau oder zu einem Chatpartner, sage ich mal, indem wir uns sexuell austauschen über den Chat. Cybersex. Richtig, so gesagt nennt man es Cybersex. Mit Kamera oder ohne Kamera? Ohne Kamera, also ohne mit Telefon, ohne Telefon. Ohne Telefon, ach so, das heißt rein nur auf der Chatbasis. Ihr schreibt euch. Wir schreiben. Ihr schreibt euch Schweinereien und onaniert dabei. Ja, das ist richtig. Na, so muss man es gleich dann klar sagen, so ist es. Richtig, und jetzt ist halt so entstanden, dass diese Problematik aufgetaucht ist. Sag mal, kurze Frage, 1,5 Jahre sagst du, geht das so? Ja. Du bist heterosexuell Korrekt. Und das ist eine Frau. Ja, genau. Stark an. Ja, genau, darauf will ich gerade hinaus. Woher weißt du, dass das eine Frau ist? Kann ein Typ sein. Nirgendwo wird mehr gelogen als im Internet. Das ist richtig, ja. Findest du die, also rein so chatmäßig, ist die Kommunikation für dich toll? Gut? Angenehm? Ja. So, dass du sagen würdest, auf dieser Ebene habe ich mich sogar ein bisschen verliebt in diese Person? Du sprichst es genau an. Ah, so. Dann mach doch den Vorschlag, komm, liebe Person, wir telefonieren mal. Das habe ich schon mehrfach probiert, glaub mir. Also es ist schon, ich habe es meistens wieder aufgegeben, weil dann meistens eine Art Disput entsteht. Warum? Eine Art Meinungsverschiedenheit. Wie argumentiert denn die Person? Die argumentiert damit, dass dass das keiner mitbekommen soll, dass wie auch immer auch, ne, sich ausartet. Also eher versteckt, eher zurückgezogen, möglichst. Sie hat am Anfang auch, oder eher sie, lass es mal dahingestellt sein, der Chatpartner hat am Anfang auch gesagt, ja, es soll also nur auf der Basis von Chatten sein. Mhm. Das aber war dir, auch am Anfang so, aber jetzt... Dir reicht das nicht aus und du hättest gerne ein bisschen mehr. Naja, sie schreibt auch so, dass man meint, man müsste sich jetzt in sie verlieben. Ja, sie teilt sich also deutlich, oder er teilt sich deutlich mit. Was schreibt sie denn? Ist sie in einer Partnerschaft? Nein, sie ist nicht in einer Partnerschaft. Gut, das, wie du schon sagst, man kann alles erfinden. Man kann viel lügen im Internet, das ist ja auch klar. Mhm. Und jetzt stelle ich also fest, dass sich so eine Art Abhängigkeit gebildet hat. Deinerseits zu ihr? Ja. Also ich würde mal sagen, so ganz spontan würde ich sagen, du bist da einem fulminanten Fake, auf einen Fake reingefallen. Also wenn man nach 1,5 Jahren, sagen wir mal, man versteht sich gut beim Chatten und man kommt sich auch näher und man hat Sex, Cybersex. Warum sollte die andere Person sich sperren, zumindest mal zu telefonieren? Das wäre ja schon mal eine Realitätsebene mehr, geschweige denn sich mal zu treffen. Ja, das ist richtig. Also ich habe es mehrfach schon probiert. Das ist ein Typ. Ist vielleicht ich weiß es nicht. Allein diese Vorstellung, ich hätte es mit einem Typ gemacht, muss ich dir ganz ehrlich gestehen, kommt mir das kalte Kotzen, sag ich mal. Ja, aber da bist du selbst schuld, wenn du dich auf so eine komische Sache einlässt, Mensch. Ja, ist richtig. Mann, du bist 41 Jahre alt. Lässt dich auf so einen Schnickschnack ein. Also, ja, mein Gott. Ja. Es gibt nur andere Mittel, deinen Sex. Ich habe das auch nicht vorstellen können, aber es hat sich so entwickelt, sage ich mal. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich würde jetzt einfach die Reißleine ziehen. Ich würde diese Person wirklich vor die Konsequenz stellen, entweder wir telefonieren jetzt mal miteinander oder wir brechen diesen Kontakt für immer ab. Mhm. Nur so würde ich es machen. Was will man da lang um heißen Brei reden? Ja, das, wenn mal so einfach wäre. Ne? Ja. Ich vergleiche es momentan so mit dem Zigarettenrauchen. Ne? Ja, aber so schlimm. Es ist so eine Art Sucht, ja. Eine Art Gewohnheit. Klar, aber du bist wahrscheinlich sehr versiert in Sachen Chatten und verschiedene Messengers und so etwas, dass du dann auch dir was anderes suchen kannst. Ja, das ist schon richtig. Ja. Würde ich jetzt nicht so ganz hochhängen mit Sucht und so, sondern da reicht jetzt der gesunde Menschenverstand und eine Entscheidung dagegen und dann löschte die Adresse und dann war es das. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ja, wirklich. Ich würde es ganz konsequent machen. Also. Aber es ist gut, sich das nochmal anzuhören von jemand anderem, weil einige sagen, ja gut, das ist okay, das ist dein Privatvergnügen, was du tust, aber wenn man sich dann hineinsteigert in so eine Art Verliebtheitsgefühl. Genau. Ach, weißt du, wäre ja auch okay, wenn das vielleicht jetzt eine nette Frau wäre und die würde euch vielleicht sogar so näher kommen, wäre ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Aber wenn das jetzt so eine Eigendynamik genommen hat, dann ist das nicht in Ordnung. Und sei bitte wirklich vorsichtig, wenn du da so auch krass reagierst, dass dir es hochkommt bei der Vorstellung, das ist ein Typ, dann wäre ich da aber noch 10-mal vorsichtiger bei solchen Bekanntschaften. Ja, also ich habe seit dem vorgestrigen oder gestrigen Anruf ist mir schon ein bisschen was bewusst gekommen. Also ja. Schon so. Kauf dir einfach eine kleine Cam und dann campst du mit den Leuten und dann siehst du, ob da eine Frau oder Mann sitzt. Das ist eine Möglichkeit, ja. Die Dinger kosten nicht viel, glaube ich. Mhm. Ne? Alexander, hast du denn sonst auch irgendwie noch was nebenher laufen, real, im realen Leben? Ich würde mich langsam wieder mal freuen, mehr ins reale Leben einzusteigen, weil dieses Cybersex mag zwar schön und gut sein, aber letztendlich ist es frustrierend auf Dauer. Es ist nicht sehr befriedigend, sage ich mal. Geh raus an die Bräute und sprich die Frauen an auf der Straße oder in Kneipen oder wie auch immer. Ja, das wäre, glaube ich, nicht schlecht mal. Ja. Also wir sind uns einig, ne, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Also ja. Dann ist mal schön, mit jemandem drüber gesprochen zu haben. Ja, dann wünsche ich einfach gutes Gelingen jetzt, Alexander. Und dir noch eine schöne Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören, Alexander. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1:07:23 Sekunden und jetzt machen wir ein bisschen Musik, bis die Fernsehleute dann auch zugeschaltet haben. Meine Lieben, der Fernsehvorspann ist gerade so in den letzten Zügen und dann sind wir alle beisammen. Ich freue mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Jetzt ist das wieder Fernsehen auch da. Ein bisschen verspätet, aber ich hatte euch das gestern ja schon angekündigt. So, wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt ausgeplappert oder verplappert. Und ich frage euch, habt ihr schon mal etwas gesagt, was ihr so auf keinen Fall hättet sagen wollen? Vielleicht ist euch das im Suff passiert, im Zorn passiert oder einfach so aus dem Affekt heraus. Und das Ganze hatte dann fatale Folgen für euch oder für wen auch immer. Habt ihr vielleicht so spontan heraus jemanden beleidigt oder ein Geheimnis verraten, ein Geheimnis ausgeplaudert, obwohl ihr das eigentlich gar nicht wolltet? Oder habt ihr hinter dem Rücken über jemanden gesprochen und der hat mitgehört? Also das Thema ist ausgeplappert, verplappert. Habt ihr schon mal was gesagt, was ihr eigentlich nicht sagen wolltet oder auch nicht sagen durftet. Aber dann war es passiert und wer weiß, was draus geworden ist. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050, die Nummer für euch kostenfrei, oder mailt uns domian@wdr.de. So, ich begrüße herzlich Frank zu unserem Thema. Frank ist 29. Guten Morgen, Frank. Da sollte ich vielleicht auch mal drücken, wenn ich schon Frank anspreche. Frank, entschuldige, jetzt ich konnte dich nicht hören. Hallo, Frank. Hallo. Ja, jetzt höre ich dich, Frank. Hört man mich? Ja. Ja. Ja. Ich habe geplappert am Wochenende. Was ist passiert? Ja, wir waren auf dem Geburtstag eingeladen. Wer ist wir? Bei dem meine Freundin und ich. Mhm. Bei dem Papa meiner Freundin waren wir eingeladen, mhm, und haben Geburtstag gefeiert und über die Feier hin ist es zum Streit gekommen zwischen mir und meiner Freundin. Also während der Feier? Ja, ja. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit und haben uns da ein bisschen reingesteigert. Das ist eine unserer Künste. Wir schaffen es also aus der kleinsten Streitigkeit irgendwo, mhm, einen Riesenstreit draus zu machen. Mhm. Vor allen Leuten dann? Naja, in der Regel nicht. In der Regel machen wir das unter uns. Aber wir haben uns da irgendwo gegenseitig provoziert und dann kam es eben halt zu einem Streit. Mhm. Und in diesem Streit habe ich dann ihren Eltern mehr oder weniger mitgeteilt, dass wir, seitdem wir zusammen sind, seit 3 Jahren regelmäßig am Wochenende kiffen und dass das mit einer der Gründe ist, ja, warum die Eltern ein bisschen außen vor stehen. Oh, und die Eltern wussten davon überhaupt gar nichts? Die Eltern wussten davon überhaupt gar nichts, waren der Meinung, dass ihre Tochter in den 3 Jahren, wo sie mit mir zusammen ist, die Kurve gekriegt hat. Die wussten also von schlimmeren Dingern früher. Ach so, das gibt eine Vergangenheit. Eine Drogenvergangenheit. Ja, war ein bisschen heftiger unterwegs, genau. In Sachen Drogen? Ja, auch recht jung, also hat sehr, sehr früh angefangen. Meine Freundin ist jetzt 23. Ja. Und jetzt sind wir 3 Jahre zusammen und ich habe sie kennengelernt als, naja, mit sehr vielen Drogen beschäftigt, sag ich mal so. Ja, also mit harten Sachen. Ja. Ja, also kein Heroin oder sowas, aber Koks und Ecstasy, sowas war schon im Spiel. Okay, das ist ja schon hart genug. Und das wussten die Eltern von damals, das war denen bekannt. Das war denen bekannt. Und die hofften nun, dass durch die Beziehung zu dir das Ganze sich beruhigt hat. Ja, hat es ja auch. Es ist ja auch alles viel, viel, viel, viel besser geworden. Wir haben beide einen geregelten Tagesablauf. Aber ihr kifft am Wochenende. Ja. Ja. Andere trinken sich eine Kiste Bier oder eine Pulle Wein oder so. Und das machen wir eben halt nicht so exzessiv. Ich finde auch nicht, dass das ein Problem ist oder sowas. Okay, lass mich fragen, wie kifft ihr? Kifft ihr exzessiv? Ja, was ist exzessiv? Ja, also drückt euch die Birne so zu, dass ihr das ganze Wochenende bräsig in der Ecke liegt. Nein. Wie gesagt, wir haben einen geregelten Tagesablauf. Auch am Wochenende? Auch am Wochenende setzen wir uns samstags vormittags einkaufen, dann fahren wir meine Eltern besuchen, meistens samstags mittags. Sonntags sind wir meistens bei einem von unseren Eltern eingeladen zum Essen. Und das sind schon so Momente, wo wir natürlich nicht bedröhnt auftauchen wollen, sondern wo wir dann natürlich auch unsere Eltern... Dennoch vernachlässigt ihr die Eltern ein wenig, wie du es gerade gesagt hast. Ja, die würden sich schon mal freuen, dass wenn wir dann halt auch mal abends dahin kommen würden oder was und dann mal bis zum nächsten Tag bleiben. Wie sieht denn die Kifferei denn aus? Jeden Abend dann zu Hause? Also, wie gesagt, es beschränkt sich in der Regel aufs Wochenende. Es kommt auch mal durch. Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber ist es dann am Wochenende immer abends? Ja. So. Also, wie gesagt, am Wochenende, wenn wir uns das so geplant haben, dass wir nichts vorhaben, dann machen wir das auch gerne mal tagsüber. Das ist nicht das allergrößte Problem. Okay, so, jetzt hast du das rausgeplappert im Streit mit deiner Freundin und deine Eltern haben, ihre Eltern haben das dann mitbekommen. Genau. Haben die das nur so mitbekommen oder hast du es aus Wut denen gesagt, ihr zu schaden? Ich denke, das wird... Also im Nachhinein muss ich sagen, nein, weil aber ich denke, in dem Moment wird es so gewesen sein, weil im Streit, in so einem Wutausbruch, kann ich mich wirklich ganz, ganz schwer unter Kontrolle halten. Ja. Waren die Eltern denn während der ganzen Zeit, während des ganzen Streitens dabei? Während des ganzen Streits nicht, aber den heftigsten Teil haben sie mitgekriegt. Okay, wie haben sie dann reagiert darauf? Ihr Vater ist ziemlich ausgerastet auch und hat mich eben halt geschlagen. Hätte ich geschlagen? Er hat mir mit der Faust ins Gesicht gehauen. Oh, das ist schon heftig. Ja, okay, es war auch andererseits heftig. Ich hatte an der anderen Hand, oder ich, in dem Gespräch hatte ich, ich bin gerade dazu übergegangen, meine Freundin zu würgen. Und wie bitte? Moment. Ja. In dem Streit vor den Eltern bist du dazu übergegangen, deine Freundin zu würgen. Ja. Wie bist du denn drauf? Ja, das frage ich mich auch. Hattest das du Alkohol? Also, hattest du Alkohol getrunken? Ja. Viel? Na, es ging. Es ging. Ist keine Entschuldigung. Ich frage nur, um es noch anders einordnen zu können. So, dann angetrunken, nicht volltrunken. Okay, du wolltest. Nein. Erzähl mal weiter. Du hast denn die Freundin würgen wollen und dann hat der Vater dir eine gescheuert. Ja, ins Gesicht. Richtig. Und, und jetzt? Wie ist die Situation jetzt? Die Situation ist, dass ich danach erstmal nach Hause gefahren bin. Ich hoffe nicht also mit deinem eigenen Auto. Doch, also so viel auch zu dem Trinken. Also ich war noch in der Lage, ein Auto zu führen zu dürfen. Aha, gut, dann warst du, das macht die Sache ja dann noch schlimmer. Ja, es ist auch schon vorgekommen, dass ich so nüchtern an Kragen gepackt habe und hab so geschüttelt. Und das ist eben halt, das ist die Sache, da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Das gehört vielleicht auch zu diesem Ausgeplappert. Ich denke, dass ich jetzt seit Sonntag, ich denke wirklich darüber nach, was passiert mit mir in diesen Momenten, wenn ich so ausraste. Mhm. Dass ich weder mich noch meine Umwelt wahrnehmen kann. Mhm. Das heißt, das ist wie ein Blackout. Du weißt, du bist nicht Herr deiner selbst und hinterher bereust du das, was da geschehen ist. Absolut. Ich bin hier zu Hause angekommen und das Erste, was gewesen ist, ich habe erstmal die halbe Nacht noch weiter geheult. Mhm. Und habe dann am nächsten Tag auch das Gespräch mit ihrem Vater als allererstes gesucht, der mir ja einen Schaden zugefügt hat und konnte auch alles soweit mit ihm klären. Ich möchte keinen Streit. Ja. Wohnst du mit deiner Freundin zusammen? Nein, sie kommt am Wochenende zu mir. Sie darf jederzeit hier hinkommen, hat auch mehr oder weniger einen eigenen Platz hier in der Wohnung, aber die Wohnung gehört mir. Okay, wie ist denn jetzt die Stimmung zwischen dir und deiner Freundin? Ihr telefoniert, habt sicher miteinander telefoniert die Woche über. Ja, gesehen haben wir uns jetzt bis jetzt noch nicht wieder. Ja. Und Stimmung? Es ging Montag erstmal damit weiter, dass sie natürlich mir Vorwürfe gemacht hat und Schuldzuweisungen gemacht hat und ich habe den Montag erstmal verstreichen lassen und habe mich dann Montagabend auch bei ihr gemeldet. Ja. Mit ihrem Vater hatte ich dann ja schon früher gesprochen. Ist das denn mit dem Vater bereinigt jetzt? Ich denke, ja. Also ich werde ihm keinen Strick daraus drehen, auf gar keinen Fall. Und naja, sehr gnädig von dir. Immerhin bist du seiner Tochter an die Gurgel gegangen. Naja, ja, okay. Ich meine, es ist beides gleichermaßen schlimm, aber man kann seine Reaktion vielleicht dann noch eher verstehen als denn deine. Ich kann beide Reaktionen nicht verstehen, beide nicht. Und deswegen er hat sich entschuldigt, ich habe mich entschuldigt. Das hätte alles nicht so kommen dürfen. Das hätte nicht der Geburtstag sein müssen, wo wir diese Sache klären können. Ja, es hätte alles nicht passieren dürfen. Bedenklich, was du gerade auch selbst gesagt hast, dass du offensichtlich in Situationen komplett ausrastest. Ja. So, das hat sich also in der letzten Zeit, in den letzten 3 Jahren auch sehr, sehr gesteigert. Vielleicht liegt es am Kiffen. Da habe ich schon oft drüber nachgedacht und vielleicht ist das auch einer der Punkte, warum ich da den Entschluss gefasst habe und habe gesagt, so, jetzt packe ich das alles mal aus und erzähle das mal. Vielleicht ist mir das ganz bewusst, dass es vom Kiffen kommt und vielleicht brauche ich einfach an der Stelle, ich brauche irgendwo Hilfe. Also ich komme nicht mehr weiter. Ja, Moment, die erste Hilfe wäre ja deine eigene Entscheidung, indem du sagst, ab diesem Wochenende wird nicht mehr gekifft. Jetzt sag bitte nicht zu mir, ich kann das nicht. Tut man das schon, ja. So, das ist der allererste Schritt. Es hängt auch viel mit Wollen zu tun. Ja, oder absolut. Viel mit Wollen zu tun. Ja, klar. Natürlich. Wie gesagt, aber das Kiffen an sich ist nicht das, was mich stört, sondern was mich immer stört, sind diese emotionalen Ausbrüche. Gut, wir wissen jetzt nicht, das ist jetzt ein Stochen im Nebel, wie da was zusammenhängt. Ganz so unklug ist die Verknüpfung dahin nicht, dass man sagt, dass dich das vielleicht auch mehr enthemmt und man weiß ja nicht, welche biochemischen Prozesse Dauerkiffen im Gehirn verursacht. Ich weiß es nicht. Also meistens bin ich so gereizt und so aggressiv, wenn ich nicht gekifft habe. Ja, also ich würde an der Stelle erstmal jetzt die Notbremse ziehen, was Kiffen anbelangt. Schluss aus. Mhm. Das war's dann. Wenn ich mir zu unheimlich würde, also ich spreche jetzt in deinem Namen, ja. würde ich mir eine therapeutische Beratung suchen. Ja. Nur so geht's. Nur kannst du dem so einigermaßen auf die Schliche kommen. Das ist die einzige Möglichkeit, Frank. Ja. Wenn du gerne noch eine Beratung haben willst, welche Art von Therapieform da ganz gut wäre, könnte ich dir anbieten. Ja, das wäre ganz gut, wenn ja, ich. Ja, machen wir sehr gerne. Sehr gerne. Frank, dann melden wir uns jetzt gleich nochmal und du wirst angerufen von meiner Mitarbeiterin Simone. Alles klar. Alles Gute wünsche ich. Auf Wiedersehen. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war der Frank zu unserem Thema Ausgeplappert und das ist in der Tat heute Nacht unser Hauptthema, Ausgeplappert oder Verplappert. Und ich frage euch, ob ihr schon mal etwas gesagt habt, vielleicht im Affekt, im Zorn oder auch im Suff, was ihr eigentlich nicht hättet sagen wollen. Vielleicht ist es ein Geheimnis, was man euch anvertraut hat und ihr habt es einfach so rausgequatscht. Und hinterher habt ihr euch vielleicht wahnsinnig geärgert, aber wenn man etwas gesagt ist, kann man das ja nicht mehr zurückholen. Was ist dann aus der ganzen Sache geworden? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Andreas, 38. Guten Morgen. Ja, hallo, Jürgen. Andreas, schön, dass du da bist. Ich wundere mich eigentlich, dass die Leute immer Domian sagen, weil das ist doch eigentlich dein Nachname, oder? Ja, aber solange ich fast zurückdenken kann, bis in Schulzeiten, haben die Leute mich, meine Freunde, auch immer auch Domian genannt. Also das ist egal, wie es dir besser über die Lippen geht. Oh ja, na okay. Gut, bei mir geht's halt um die Arbeit und ich habe halt meinen Job verloren, weil ich ja meinen Job... weil ich meinen Boss halt ja sozusagen beleidigt habe. Oder naja, nicht beleidigt, aber mir rutschte eben auch was, wie du gesagt hast, aus dem Effekt heraus. Mhm. Was war denn das? Ich habe dem halt gesagt, dass sowas Unstrukturiertes und Unkoordiniertes wie er habe ich noch nie erlebt. Oh, also eine heftige Kritik an seiner Person. Ja, genau. Und das Schlimme war halt, da waren dann noch zwei andere Kollegen im Büro, die das gehört haben. Mhm. Und das konnte er natürlich dann nicht verknusen. Ich hatte mich zwar entschuldigt, aber das ging dann praktisch noch eine Etage höher an den nächsthöheren Chef. Ja, was war denn das für ein Job, den du da hattest, wenn ich war? Ja, in der Finanzbranche bin ich tätig. Finanzbranche, also hartes Geschäft. Ja, wo strenge Sitten herrschen, glaube ich, ne? Das ist schon extrem, aber ich denke mal, das ist in anderen Branchen genauso. Mhm. Nur Hintergrund war halt der, dass das war halt eine ausländische Firma und ich hatte halt das Geschäft anderthalb Jahre vor aufgebaut und ich wusste, dass da halt ein neuer Chef kommt. Mhm. Also ich habe das halt nur so kommissarisch gemacht. Ich war der einzige Mitarbeiter. Was aber normal gewesen wäre, also ich wusste nicht, welcher Chef kommt. Also es wurden natürlich dann Interviews geführt mit neuen Kandidaten und ich wusste nur, dass da jemand kommt. Aber üblich ist eben, gerade bei ausländischen Firmen, dass auch Leute, die unter dem Chef arbeiten, denjenigen interviewen, weil es muss ja auch zwischenmenschlich passen. Also es geht ja auch um Persönlichkeit. Du hast den auch mit interviewt vorher? Nee, eben nicht. Du nicht? Also, da wurde ich sozusagen umgangen und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich den dann auch mal spreche. Warst du ein bisschen sauer, dass man dich umgangen hat? Ja, selbstverständlich. Weil wenn man halt so ein kleines Team ist dann im Ausland, also hier in Deutschland sind wir ja praktisch eine Niederlassung gewesen, muss man ja auch miteinander harmonieren, das ist ja wichtig. Definitiv. Wie lange war dieser Mann denn schon dein Chef, als du ihm das vorgeworfen hast? Ja, das eskalierte relativ schnell, also hat ungefähr 7 Wochen gedauert. 7 Wochen. Wie viele Leute, damit ich mir so ein Bild von der Firma mache, als du dem das gesagt hast, wie viele Leute arbeiteten zu der Zeit in eurer Firma? Also in dieser Niederlassung, da waren wir dann 4 Leute nur. Ach so, das waren nur 4 Leute. Ja, genau. Und das ist ein Teil von einer größeren Firma. Ja, genau. Ja. Die sitzt im Ausland halt. Ja. Genau. Würdest du im Nachhinein sagen, dass du recht hattest oder warst du einfach ein bisschen zornig, dass man dich übergangen hat, dass man vielleicht sogar dich nicht als Chef eingesetzt hat? Naja gut, damit konnte ich nicht rechnen. Das war vollkommen okay, aber der hatte mich dann immer vorgeschickt und wollte, dass ich dann von der Zentrale dann immer Informationen über die Produkte einhole, weil er musste sich ja auch mit den Produkten auseinandersetzen. Das heißt, also man muss sich jetzt vorstellen, es gibt ja dann Investoren, also die dann Geld dort investieren in diese Produkte. Würdest du denn sagen, dass der auch unfähig war oder ist? Naja, gut, also trat jetzt nicht sehr kompetent auf. Und wenn man jetzt überlegt, dass er halt auch im Vertrieb tätig ist, fand ich das halt... So, jetzt hast du dem vorgeworfen, sie handeln unstrukturiert. Ja, es war halt so, es war dann halt, es hatte sich dann halt bei mir so aufgestaut, weil ich halt wusste, also das, was er von mir verlangt hatte, was ich tun sollte, war einfach so nicht möglich, nicht umsetzbar, weil ich mich ja vorher schon, bevor er auch kam, auch mit den Kollegen im Ausland auseinandergesetzt hatte und wusste, dass man da nur bedingt Informationen bekommt. Was war dieses, der Vorwurf, Sie handeln unstrukturiert, war das der heftigste Vorwurf oder hast du noch was draufgelegt? Nee, das war's dann eigentlich. Das war's. Das Zündlein an der Waage. Und dann wurde ich halt in die Zentrale zitiert. Also ich musste dann da ins Ausland fliegen. Wohin ins Ausland? Ja, nach England, nach London. Nach England, London. Also nach London, da sind ja die ganzen... Zentralen, sozusagen von den großen Finanzhäusern. Ne? Und da hat man dir nicht nur den Kopf gewaschen, sondern du bist rausgeflogen? Ja, das ging dann relativ, also das muss man sich so vorstellen, es war dann eine Personalreferentin dabei und das Gespräch fand natürlich auf Englisch statt und Klimaanlage, weiß ich noch, war hoch eingestellt, es war ja schon recht warm und mein Chef, also der oberste Chef praktisch, der war dann auch dabei. Aber nicht den du beschimpft hattest? Nee, nicht den ich beschimpft hatte. Der Oberboss in London. Der noch einen drüber ist. Verstehe, ja. Und an den hatte ich vorher direkt berichtet. Also das war mein voriger Chef. Wie lief das denn da ab? Haben die dich dann sofort rausgeschmissen? Nee. Ich hatte dann mit meinem Chef in London halt telefoniert, also meinem vorigen Chef. Und hatte ihm das geschildert, dass es irgendwie nicht so gut läuft, persönlich. Und dann meinte er, ja, vielleicht wäre es besser, wenn du dir was Neues suchst. Ne? Ah, ja. Und dann wusste ich schon, oh, das war schon... Das war schon ein klarer Hinweis. Das war schon eine Ansage. Na, ja, gut, und dann dachte ich, ja, wieso? Man kann auch hier erstmal ein Gespräch führen. Und dann hatte ich halt auch dieses Gespräch gesucht. Und dann war ich ja, wie gesagt, in London. Und aber das hat nichts gebracht. Nee, da wusste ich halt schon, also... Du warst, um es für mich so zeitlich einzugehen, du warst in London. Wie lange hast du danach noch in deiner Firma gearbeitet? Ja, noch mehrere Monate. Mehr weil mal. Die haben dann so getan, als wenn sie halt mir jetzt nicht ganz so sehr zusetzen wollen. Also sie wollten mir halt Zeit geben, dass ich mir was Neues suchen kann. Also, das ist natürlich schon heftig, wenn einem einmal so, ich würde im ersten Moment so sagen, wenn ich jemanden vorwerfe, sie handeln nicht strukturiert, da würde ich auch sagen, naja, okay, so schlimm ist der Vorwurf ja nicht. Aber dass er bei dir zum Rauswurf geführt hat, ist ja, schon gut, krass. Ja gut, vorher hat es auch natürlich schon ein bisschen geknistert, weil die 6 Wochen vorher waren schon auch 2, 3 Vorfälle. Allerdings habe ich ihn da nicht beleidigt oder so, aber da habe ich meinen Kommentar abgegeben. Ja, verstehe, die Spannung war da. Die Spannung war da, so, weil ich gemerkt hatte, dass was der da von mir verlangt, ist irgendwie Quatsch. Ja. Ne? Weil also so jetzt auch im Nachhinein, bist du jetzt arbeitslos übrigens? Ja, ja. Genau. Wie lange jetzt schon arbeitslos? Seit Januar, oh. Ist das ja auch eine Branche, die gerade sehr krisengeschüttelt ist, ne? Und man sich ja da nicht so schnell was findet, oder? Naja gut, es gab schon einige Chancen und ich war auch schon knapp dabei, was zu bekommen. Nur, bis es dann unterschriftsreif ist, das ist dann immer das noch dauert. Dauert dann und das sind dann auch immer sehr langjährige Prozesse. Sag mal, Andreas, im Nachhinein betrachtet, würdest du heute sagen, das würde ich wieder so machen oder würdest du sagen, würde die Schnauze halten? Also beim nächsten Mal würde ich sicherlich die Schnauze halten, aber... irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich habe es auch irgendwie nicht bereut, weil ich habe da auch meinen Stolz irgendwie. Ich wollte sagen, wenn dann jemand kommt, ja, mir ja. was erzählt, genau. was ich machen muss, als wenn ich jetzt ein Lehrling bin. Ja, manchmal muss man auch wirklich dann den Mund aufmachen. Also bitter das jetzt war, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, ich würd's wieder machen, weil dann haben sie mir so vorgesetzt und wie ich schon sagte, in der Branche ist es üblich, dass man auch Vorgesetzte beurteilt. Ja, ja. Also Andreas, du hast jetzt durch deinen Ausplappern den Job verloren, wirst vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber man sollte auch immer sein Rückgrat bewahren und auch sich immer noch ins Spiel gucken können und sich nicht zu sehr demütigen lassen von einem Chef, finde ich. Ja, naja, gut. Andreas. Ja, das hat er zwar nicht so gemacht, aber es war einfach, ich fühlte mich irgendwie da ausgegrenzt und degradiert. Verstehe. Lieber Andreas, ich wünsche dir, dass du bald einen Job findest und dass das dann gut und glatt alles läuft. Ja, vielen Dank. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke, Tschüss. Der Andreas, unser Finanzfachmann. Alex, 37, guten Morgen. Ja, grüß dich. Hallo Alex. Also erstmal an dem Andreas, dem wünsche ich auch alles Gute, dass der den Job kriegt. Ja, vielen Dank. Das Problem habe ich gerade auch. Ja, aber du hast zu dem Thema angerufen, ausgeplappert, verplappert. Ich habe vor einem halben Jahr, dumm geplappert, sage ich einfach mal. Dumm geplappert, bei wem und warum? Ach, bei meiner Liebe meines Lebens. Erzähl mal. Ich habe zu ihr gesagt, so nach so anderthalb Jahren, du bist mir zu fett geworden. Du bist zu fett geworden? Ja, aber das war eigentlich gar nicht so gemeint. Nach anderthalb Jahren erst? Ja, also, das heißt erst? Also, nach anderthalb Jahren? Ja, das war gar nicht so schlimm. Die Frau, die ist wunderschön. Und dann fing das dann an, auf einmal, ach, die Hose passt nicht mehr und. Aber ein bisschen zugenommen hatte sie. Ja. Aber der Knaller ist, ich habe das dann auch so gesagt und ja. Bist du aber fett geworden? Mensch, Mäuschen, bist du fett geworden? Nett habe ich das überhaupt gar nicht gesagt. Dann haben wir uns auch mal gestritten. Nee, sag mal im Ernst, wie in welchem Ton hast du das denn gesagt? Ach, total radikal, also mies, also wirklich. Aus einer Laune heraus, aus einer schlechten Laune heraus? Ja, die ganze Diskussion um die Figur, das ging mir so auf die Nerven. Ach so, weil sie davon anfing. Ja, und ich fühlte dann auch so in dem Moment. Und dann habe ich das einfach so gesagt, aber im Nachhinein war das eigentlich gar nicht so. Wie hat sie denn spontan darauf reagiert? Ach, die Hölle. Also jeder hat davon mitgekriegt, im ganzen Freundeskreis wurde erzählt, wie sehe ich aus. Der hat gesagt, ich bin zu fett. Also ich war unten durch, überall. Ich meine, ist auch schlimm, wenn der Freund, die große Liebe, ich gehe davon aus, dass das die große Liebe sagt, du bist zu fett. Ja, das ist natürlich auch eine große Verletzung. Ja, vor allen Dingen jetzt auch, wenn man jetzt, wir haben gerade Weihnachten, ich könnte jetzt auch nicht fragen, wie gehen wir eine Hose kaufen? Wie ist denn die Stimmung zwischen euch jetzt im Moment? Ah, die ist geheizt, seitdem ist die geheizt. Wie lange liegt das zurück? Seit einem halben Jahr ist das so. Ja. Also. Echt, seit einem halben Jahr ist die Stimmung jetzt geheizt? Das nicht angesprochen werden, gar nicht. Also wie viel wiegt denn deine Süße? Ach, ungefähr. Na, 75 Kilo ungefähr. Ja. Also ist sie gar nicht. Ja. Also die ist. Also letztendlich, wenn du jetzt in der stillen Stunde in dich gehst, liebst du sie durchaus so, wie sie ist. Absolut. Aber ich bereue den Fehler und jedes Mal, wenn das angesprochen wird, ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Das ist leider darunter. Ja, ist klar, die Frage. Wollte ich jetzt fragen. Wie hast du denn versucht, ein halbes Jahr ist ja eine lange Zeit. Wie hast du denn versucht, das wieder irgendwie wieder gut zu machen? Ja, wie beweist man sowas? Also jetzt in der Liebe, wenn man intim ist zum Beispiel, da man der Frau zeigt, der Körper ist schön. Mhm. Zum Beispiel, ja, finde ich. Ja, soll aber immer wieder, wenn das Thema kommt oder man redet mit Bekannten darüber oder im Freundeskreis und da sind andere Frauen dabei, da darf das Thema gar nicht angesprochen werden. Aber ich meine, man kann ja auch, wenn einem dann so etwas mal rausrutscht, was natürlich nicht rausrutschen darf. Ja, ich habe das aber danach nochmal gesagt. Wie bitte, du hast es zweimal gesagt? Ja, ich habe das leider zweimal gesagt im Streit, weil sie dann gesagt hat, ich habe das gesagt. Ja, das habe ich dann gesagt. Wie lange lagen die beiden auseinander? Ja, da war nur kurz. Also ein paar Tage oder was? Ja, das war vielleicht, wie gesagt, das ist 6 Monate her. Und seit 6 Monaten muss ich mir das anhören. Nein, ich meine, du hast zweimal gesagt. Du hast es einmal gesagt und das zweite Mal, wie viel Zeit ist da vergangen, bis du es zum zweiten Mal gesagt hast? Ja, ich sag mal, für mich der glückliche Zufall ist gewesen. Sie musste sich eine Hose holen und die Hose musste so eine große Nummer größer nehmen. Ja. Ja. Ja. Und damit hatte ich dann natürlich recht. Ja, und daraufhin habe ich nochmal was gesagt. Ja, und da war die Hölle für mich auf Erden. Da waren ein paar Tage vergangen. Ja. Du bist aber auch krass drauf. Ja, klar. Du bist mit der Frau anderthalb Jahre zusammen. Ich gehe davon aus, dass du diese Frau sehr liebst. Ja, natürlich. Ja, wir sind jetzt über 2 Jahre schon zusammen. Ja. Da sagst du zweimal sowas? Zweimal, nachdem du einmal schon so Scheiße gebaut hast? Weißt du, ich sehe dich gerade im Fernsehen, du kannst mir da einen Finger zeigen und dann glaube ich dir das, weißt du, dass ich ein Idiot bin. Ja, sicher, klar. Es ist jetzt nur die Frage, du hast hier zweimal dich reingeritten, wie reitet man sich da wieder raus? Das ist aber nur wirklich sehr schwierig. Hast du dich denn zumindest verbal entschuldigt? Wahl. Ich mache nichts anderes. Also ich trage die Frau auf Händen, ich mache da alles für. Uns nutzt nichts. Nee, klar. Ja. Weißt du, Alex, kann ich mir aber auch vorstellen. Die denkt jetzt, okay, der redet das jetzt schön, aber im Stillen, im Geheimen, denkt der, ich bin zu fett und der findet mich nicht. Das Schlimme ist, sie hat letztens vor ein paar Wochen Fingers an mit einer Diät, was sie gar nicht nötig hat. Du bist schuld. Ja, natürlich. Also ich fühle mich schuldig. Und dann fingen sie damit an und dann meinte sie auch immer, das darf ich nicht mehr essen und das darf ich nicht mehr essen und das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Also du hast gerade eine Sache gesagt, die fand ich gleich gut. Dass man in intimen Situationen kann man sehr gut beweisen, dass man den Körper des anderen rundherum akzeptiert. Ja, natürlich, vor allem auch die Nähe zeigen. Ja, das kann man viel besser als mit Worten. Ja. Und wenn du das intensiv und intensiv und intensiv machst, begleitet mit den Worten, kann man hoffen, dass du das nochmal rausreißt. Ja. Und sag ja auch, dass sie im Gottes Willen keine Diät machen soll. Auf gar keinen Fall. Das macht sie wahrscheinlich nur wegen dir und dann geht dieser ganze Diätwahn los, wegen ein paar Kilo. Das ist alles Quatsch. Ach, das Lustige ist, wie ich mich ein bisschen daraus, ich will jetzt nicht sagen, rausgeritten habe, aber wenn ich einkaufen gehe. Ich habe zum Beispiel, jetzt gibt es Weihnachtssüßigkeiten. Ja, sehr gut. Und dann gibt es zum Beispiel kleine Leckereien. Ja, sehr gut. Und die essen wir abends schon mal. Und ja, sehr gut. Die isst sie auch. Ja, also sehr geschickt. Total sehr geschickt. In Ordnung. Ja, schenke ihr Pralinen. Das zeigt ihr, dass du sie so magst, wie du jetzt bist, wie sie jetzt ist. Und dass du keine Angst hast, dass sie irgendwie dicker wird oder sowas. Ja, nee, musst du auch gar nicht. Du musst aber keine Angst haben. Ich brauche nur mal irgendjemanden, der mir sagt so, Mann, ich habe Scheiße gebaut. Ja, du hast Scheiße gebaut. Auf dem richtigen Weg. Ja, du bist auf dem richtigen Weg, aber du hast Scheiße gebaut, Alex. Mann, ja, halt deinen Mund, wenn du irgendwie in die Richtung nochmal kommst demnächst innerlich. Um Gottes Willen. Du siehst, was du alles kaputt machen kannst. Ja, sicher. Das ist fürchterlich, wenn man sowas sagt. Ja, kauf der Frau leckere Pralinen und dann ist es gut. Und verwöhne ihren Körper nach Strich und Faden. Ich werde die Frau immer lieben. Ja. Mann, ich glaub's dir ja auch. Ich glaube, du bist einfach da ein bisschen tollpatschig und ungeschickt gewesen, ne? Ja, ich bin der Treppe runtergefallen und voll in das Loch ein. So, genau so war's. Oder in das Fettnäpfchen, wenn man das so schön sagt. Ich bin nicht da reingetreten, ich bin da reingefallen. Wo ist denn deine Liebste eigentlich? Ist bei dir in der Nähe? Die liegt gerade im Bett, die hat Grippe, die liegt im Bett. Schade, mit der würde ich gerne ein paar Worte reden. Geht nicht, ne? Oh Gott, wenn ich sie jetzt wach mache. Nee, mach sie nicht wach. Nein. Also, wenn ich sehen würde, dass ich mit dir rede, ne? Über das Thema. Ja. Ich glaube, das wäre ein Highlight für irgendeinen Fernsehpreis, wenn sie jetzt mit dir reden würde, weil ich niemals glauben würde, dass ich dich anrufe. Sag ihr schöne Grüße von mir. Sag ihr, dass ich richtig dir den Kopf gewaschen habe. Und dass du ein Esel bist mit dem, was du da gemacht hast. Und dass du mir versprochen hast, das alles wieder gut zu machen. Und du hast mir die Wahrheit gesagt. Indem du kundgetan hast, du liebst die Frau so, wie sie ist. Schade, dass ich das jetzt nicht aufgenommen habe. Das wäre ein Highlight zu Weihnachten. Das kannst du dir aber alles so erzählen. Ja, das mache ich gerne. So, dann grüß dich schön. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, und ich wünsche ihr auch gute Besserung. Und so viele Leute, wie das immer sagen, ne? Die Sendung ist Knaller. Dankeschön, Alex. Alles klar. Frohe Weihnachten schon mal im Vorfeld. Ja, dir auch schon mal. Kann man bald schon wünschen. Okay. Hör mal, darf ich eine Frage stellen? Ganz schnell. Hör mal, der Elch im Hintergrund. Warum steht er da? Diese Frage habe ich bestimmt 100.000 Mal beantwortet. Ich habe das aber immer wieder verpasst. Pass auf. Ich sehe das seit Jahren, das Tier. Ja, die erste Antwort darauf ist, das ist kein Elch. Ja. Okay, jetzt kommt das. Das ist ein Hirsch. Das ist ein Zwölfender, oder? Ein weißer. Ja, ein nicht weißer, auf anderen Seite. Ja, ein weißer Hirsch. Ja, genau da. Ist ein Geschenk von einem Mitarbeiter und da es hier im Fernsehen nicht viel zu sehen gibt, haben wir gedacht, den stellen wir dahin. Der sieht gut aus und euch gefällt er und ihr fragt immer alle danach. Ja, das hier ist cool. Absolut. Alles klar, okay. Alex, mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Und schon geht's weiter mit... Heute ist Männerabend, merke ich gerade hier. Hier ist, manchmal rufen nur Frauen an, weil kommen nur Frauen in die Sendung und heute scheinen es nur Männer zu sein. Aber das ist ja wurscht. André, 34, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Du hast dich auch zu unserem Thema ausgeplappert, gemeldet. Ja, richtig. Und zwar habe ich meiner Mutter gegenüber in der Rage einer Diskussion auch etwas gesagt, was ich nicht hätte sagen dürfen oder was mir vielleicht so nicht wirklich zustand, das zu sagen. Was hast du gesagt? Obwohl ich grundsätzlich schon recht hatte damit. Ja, das war so. Also meine Mutter hatte eine Affäre mit einem uns unbekannten Mann, unserer Familie unbekannten Mann. Ja. Deine Eltern sind getrennt? Oder hast du die Affäre während der... Das wird sich jetzt im Laufe der Geschichte ergeben. Okay, okay, erzähl mal. Also es ist so, dass das waren die letzten Worte, die ich zu meiner Mutter gesagt habe. Dass ich eben Vorwürfe gemacht habe, dass sie ja auch nicht gerade einen schönen Lebenswandel hat und dass es ja auch nicht gerade die feine Sache ist, fremde Männer in die Wohnung zu holen. Mhm. Und letztlich wenige Tage später das Leben genommen. Ja. Und ja, jetzt, also ich bin mir sicher, dass ich nicht der Auslöser dafür gewesen bin mit dieser Aussage, weil es ja gerade auch in den letzten Tagen immer wieder diskutiert, dass sowas meistens von langer Hand geplant ist. Jetzt lass mich... Aber es hat nicht geholfen wahrscheinlich in der Situation. Wann ist denn das passiert, André? Das war im Juli 2001. 2001. Lebten denn zu der Zeit deine Eltern zusammen? Ja. Das heißt, deine Mutter hatte eine Affäre, während sie verheiratet war, mit jemand anderem? Mit meinem von mir sehr geschätzten Stiefvater, ja. Und ich habe eben seine Enttäuschung darüber mitbekommen. Nee, habe ich jetzt nicht verstanden. Also, deine Eltern waren verheiratet. Deine Mutter lebte mit ihrem Mann, deinem Vater zusammen und sie hatte nebenher noch eine Affäre. Oder wie? Ganz genau, ja. Allerdings muss ich sagen, dass dieser Mann, mit dem sie verheiratet war, das ist mein Stiefvater. Ach so, verstehe. Jetzt, nicht mein leiblicher Vater. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert. Ja, ja, okay. Okay. Mhm. Ja. Wusste dein Vater von diesem anderen Mann? Ja. Und wie lange lief das schon mit diesem anderen Mann? Ich denke so 3 Monate ungefähr. Und wo Internetbekanntschaft. Und wie hast du das erfahren? Ich habe es erstens erfahren, indem mein Bruder mich darauf hingewiesen hat, dass er eben zufällig in die Wohnung geplatzt ist, wo sie dachte, dass er nicht da ist und eben diesen Mann dort angetroffen hat. Achso, und dein Vater war auf der Arbeit oder irgendwo? Richtig, genau, ja. Der war arbeiten und eine Woche später oder so hat er mir Bescheid gesagt, sag mal, das Auto steht wieder da, glaube ich, und weil er das Auto eben auch gesehen hatte von ihm. Und ja, so also auf diese Weise habe ich das dann erfahren und mein Stiefvater hat es mir zusätzlich dann auch noch eben erzählt. Dieser Streit, als du ihr das vorgeworfen hast, wie war dieser Streit zustande gekommen? Was war der Anlass? Ja, das war halt so, dass meine Mutter, die war halt ein relativ kritischer Mensch, ja, und die hat eben auch immer so ein bisschen meinen Lebenswandel, wenn ich eben ein bisschen Solarifari war, unordentlich war, und dann hat sie das eben immer sehr direkt angesprochen. Und dann hast du es auch direkt angesprochen. Das war in so einer Situation, wo ich dann eben, ja, ich fühlte mich angegriffen, bin in Rage geraten und dann schwupps war es schon passiert. Hatte ich es schon gesagt halt. Und dann hat sie sich ein paar Tage später danach das Leben genommen. Mhm. Wie hat sie sich das Leben genommen? Sie hat sich Insulin gespritzt als Nicht-Diabetikerin und davon nicht wenig. War sie vom Fach, dass sie das wusste? Wie man ja, die war Krankenschwester. Die war Krankenschwester. Mhm. Hat sie euch einen Brief hinterlassen? Ja, an meinen Stiefvater gerichtet, hat sie einen Brief hinterlassen. Und ja, die Sache ist eigentlich sogar noch komplizierter, weil einen Tag bevor sie das wirklich gemacht hat, hatte sie eigentlich schon diesen Brief geschrieben und auch dummerweise liegen lassen und der ist meinem Vater in die Hände gefallen. Ach, und er lebte sie noch? Und er hatte sie angesprochen dann darauf, was hier eigentlich los ist und die so, ja, ich war gerade nur so ein bisschen verzweifelt und durcheinander. Er hat ihr das dann halt traurigerweise abgenommen halt, ne, und hat also die Gefahr unterschätzt. Ja. Was stand denn in diesem Brief drin? Weißt du das? Ja, da stand halt drin, also der war kurz, der Brief, der war nicht lange und ich habe ihn auch nicht gelesen, ich wollte ihn auch nicht lesen, ich weiß nur, dass der letzte Satz war, dass wir uns nicht grämen sollen, denn das Leben geht ja weiter. Und ja, es war ein bisschen... Ein bisschen wenig, ne? Ja, also im Brief stand noch mehr drin. Ich wollte ihn nicht lesen, weil er war nicht an mich gerichtet. Aber es sind jetzt viele, viele Jahre vergangen. Du hast da mit deinem Stiefvater dann später sicher mal darüber gesprochen. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, ja. Und was mutmaßt ihr denn, was für Gründe vorgelegen haben, dass sie sich das Leben genommen hat? Also es wird schon ein Grund gewesen sein, ne? diese Beziehung, ihr schlechtes Gewissen, davon gehe ich mal aus, also diese Affäre mit diesem Mann. Dann hat meine Mutter als Krankenschwester auf der Psychiatrie gearbeitet und hat auch dort sicherlich sehr viele Dinge gesehen. Da musste ich auch gestern dran denken, als diese Frau anrief, die Bahnopfer identifiziert hat. Ja, das hat uns ja alle umgehauen gestern. Ja, genau. Und das sind natürlich nicht ganz so extreme Dinge, die sie dort gesehen hat. Aber sie hat halt auch da schon viel Elend gesehen und viele Leute, die sich selber verletzt haben. Und außerdem hatte meine Mutter also durchaus eine schwierige Kindheit. Da kann man schon sehr fest von ausgeht. Würdest du denn sagen, ich meine, das ist ja nun momentan in aller Munde, dass sie auch vielleicht eine depressive Erkrankung hatte, die ihr gar nicht gewusst, von der ihr nichts gewusst habt? Jetzt, wenn ich mir so darüber Gedanken mache, halte ich das für durchaus möglich, ja. Mhm. Aber da hat dann wirklich gar keiner was von gewusst. Also. Ja, aber das heißt ja, dass sie das auch dann, wie du gerade auch schon gesagt hast, wahrscheinlich recht lange geplant hat. Sie hat sich das Insulin ja mit nach Hause genommen. Sie muss es ja aus der Klinik entwendet haben irgendwie. Hat sie, ja. Ja, und sie hat es dann zu Hause gespritzt. Und wer hat dann deine Mutter gefunden? Mein Vater hat sie gefunden. Sie hat das gleich morgens wohl nach ihrer, also sie hatte Nachtschicht an diesem Tag und hat es dann wohl gleich morgens nach Hause kommen, da sich gespritzt. Und mein Vater ist eben nachmittags so gegen 5, 5:30 nach Hause gekommen und hat sie dann eben leblos da am Kirchentisch sitzend gefunden mit, ja, mit Kopf auf dem Tisch und halt völlig leblos. Ich muss dazu sagen, sie hat zu diesem Zeitpunkt noch gelebt, ist dann aber in ein sehr tiefes Koma gefallen und dann schließlich einfach an den Folgen durch die schwere Gehirnschädigung ist sie halt verstorben. Wie lange hat sie denn noch gelebt dann? In der Tat waren es noch 30 Tage. 30 Tage noch. Mhm. Aber halt in einem schwersten Koma, also völligst. Ja. Wie hast du denn, du warst ja damals, du bist jetzt 34, jetzt und warst ja ein recht junger Kerl zu der Zeit. Wie hast du das aufgenommen? Wie hast du das emotional aufgefasst, was da geschehen war? Ja, also zunächst mal konnte ich mir das gar nicht vorstellen, dass meine Mutter sich das Leben genommen hat, weil sie halt eine sehr, sehr starke Person war nach außen. Also wirklich eine taffe Frau, die wusste, was sie wollte. Und erstmal also, war das völlig unmöglich, dass es sein konnte. Und ja, als sie dann wirklich dort in diesem Koma lag, haben mein Vater und ich uns eben auch sehr intensiv unterhalten darüber und ich war erstmal mit seiner Trauer viel, viel mehr beschäftigt als mit meiner eigenen, weil es war auch ein starker Mann und ich habe den weinen sehen wie ein kleines Kind und wie lange waren die Eltern denn verheiratet gewesen? Sie haben sich 1980 kennengelernt und haben 94 geheiratet, ja. Aber die, also wie gesagt, sie kannten sie schon sehr, sehr lange. Über 20 Jahre. Ja. Kam denn bei dir dann relativ schnell doch auch so ein schlechtes Gewissen, dass es damit zu tun hast, was du da ausgeplappert hattest und ihren Kopf geworfen hattest? Ja, natürlich war das immer mal ein Thema. Also schon. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich dafür verantwortlich bin. Nein, das glaube ich auch wirklich aber das, nicht. Das besonders Tragische ist für mich, dass diese Streitworte die letzten mit meiner Mutter waren. Das, was mich am meisten also immer wieder beschäftigt. Ach so, das habe ich gerade nicht richtig aufgefasst. Das war quasi dein letztes Gespräch mit deiner Mutter. Ja. Und am anderen, nicht ein paar Tage später hat sie sich umgebracht, sondern am nächsten Tag dann schon. Zwei Tage waren es vielleicht. Wir haben nicht im gleichen Haus gewohnt. Insofern war das das letzte Gespräch in der Tat, ja. Ja, das stimmt, das ist traurig. Das sehe ich auch so. Das ist nicht schön. Nee, das ist nicht schön, das ist traurig. Ich glaube auch, dass sich da null eine Schuld trifft. Wer weiß, was im Geheimen in deiner Mutter vielleicht schon jahrelang vorgegangen ist. Vor allen Dingen, das ist ja oft bei Menschen, die so stark wirken, die so fast unangreifbar, selbstbewusst im Leben stehend wirken, denen geht es manchmal innerlich ganz elend und die sind ganz schwach und verletzlich und traurig. Und dann hat sich das vielleicht ganz lange angebahnt und dieser Streit wird da nicht viel ausgemacht haben. Deshalb nimmt man sich nicht das Leben. Nein. Wie gesagt, natürlich nicht, aber ich meine... Aber ich verstehe, was du sagst. Das ist traurig, dass man mit der Mutter das letzte Mal dann in der Art und Weise gesprochen hat, ja. Ja, genau. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Das fiel dir natürlich jetzt ein bei unserem Thema, das ist mir schon klar, ne? Genau. Ja. André, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, sehr gerne. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja, ich wünsche auch und weiterhin so mit der Sendung. Dankeschön. Gucke ich immer sehr gerne. Dankeschön. Ja, tschüss, André. Ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und unser Thema heute Nacht heißt ausgeplappert oder verplappert. Und ich frage euch, was ihr vielleicht schon mal so im Affekt, im Zorn oder vielleicht auch im betrunkenen Zustand jemandem mal einen Kopf geworfen habt oder einfach nur gesagt habt, was eigentlich nicht hätte sein dürfen, was nicht ausgesprochen hätte werden dürfen. Und wie ist die Sache dann weitergegangen? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050. Markus, es ist in der Tat ein Männerabend heute. Markus, 43. Guten Morgen, Markus. Ja. Ja, hallo Guten Markus. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Ich habe, glaube ich, also den für mich schlimmsten Satz, also die schlimmste Kränkung, dem liebsten Menschen, den ich damals kannte, ins Gesicht geschleudert. Wer war dieser Mensch? Das war meine Frau. Deine Frau. Wann war das? Ich hatte eine Krebserkrankung. Ja. Und Chemotherapien, Operation, schwere Operation hinter mir. Mhm. Wodurch auch meine Zeugungsfähigkeit, ich konnte also keine Kinder mehr zeugen. Mhm. Und diese Frau war jeden Tag an meinem Bett. Mhm. Sie hat ihre Mittagspause, die sehr kurz war, aber sie ist in die Uniklinik nach Bonn, hat eine Fahrzeit von fast einer Stunde war bekommen. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, da hätte auch jede andere Frau an meinem Bett sitzen können. Danach, nachdem alles überstanden. Nachdem alles überstanden war und du wieder zu Hause warst, ja, hast du irgendwann zu ihr gesagt, Mensch, der hätte auch irgendeine andere Frau sitzen können. Ja. Warum hast du das zu ihr gesagt? Im Streit? Nicht im Streit. Sondern? War nicht im Streit. Sondern? Wir haben auch mal geredet zusammen. Wir haben vorher schon mal geredet. Und es war das Thema, ich tat es aus Liebe. Ich wollte diese Frau, sie hatte immer, vielleicht erinnerst du dich noch, sie hat einen Kinderwunsch gehabt. Den konnte ich ihr nicht mehr erfüllen danach. Ja, aber erklär mir mal, warum du diesen sehr verletzenden Satz dann zu ihr gesagt hast. Jürgen, das ist der Satz, der mir bis heute nachläuft. Den ich, das glaube ich, vor 15 Jahren getätigt habe. Und heute ist sie auch glücklich. Sie ist heute glücklich verheiratet und hat zwei Kinder. Aber ich bitte dich mal, meine Frage zu beantworten. Warum hast du den Satz gesagt? Ja, wenn ich das jetzt so beantworten könnte. Also, du warst sehr schwer krank. Die Frau hat dich jeden Tag besucht. Ja. Hat eine weite Fahrt auf sich genommen. Ja. Und dann bist du irgendwann gesund oder geheilt, bist zu Hause und dann sagst du, Mensch, da hätte auch jeder andere sitzen können. Also ganz abschätzig hast du gesagt. Ja. So, da musst du doch fähig sein, mir zumindest zu erklären, aus welcher Emotion, aus welchem Affekt heraus du das gesagt hast. Das sagt man doch nicht einfach so. Aus welcher Stimmung heraus hast du es gesagt? Weil irgendwann war hier in dieser Beziehung, die gut war. Wie lange lief die eigentlich vorher? Wir waren 7 Jahre verheiratet. Okay. Wir waren vorher 2 Jahre zusammen. Okay, also eine ganz, ganz lange Beziehung. Ja, und das war nicht irgendwie 0815. So, wir waren jetzt immer noch bei der Erklärung des Satzes. Weil ich wollte, dass sie geht. Dass sie ihren Weg geht. Dass sie... Also hast du diesen Satz aus Liebe gesagt? Bestimmt nicht. Du wolltest, dass sie geht. Warum? Ich wollte, dass sie ihre Zufriedenheit findet, die sie heute hat. Ich denke seit der ganzen Zeit, in 12 Jahren, denke ich über diesen Satz nach und versuche, diesen Satz zu relativieren, weil ich habe noch nie so etwas zu einem Menschen gesagt, so etwas Böses. Ist sie denn wirklich dann nach diesem Satz weggegangen? Hat sie sich getrennt? Aber er hat dazu beigetragen. Ja. War sie nicht über alles erschüttert und hat dich gefragt, warum sagst du sowas zu mir? Sie hat mir einen Brief geschrieben, den ich heute noch in einer Schublade habe. Und was ist der Tenor des Briefes? Natürlich riesige Enttäuschung. Das wohl das letzte Quäntchen war, was das Fass wirklich zum Überlaufen brachte. Steckt dahinter, ich frage es jetzt mal, so deine Verzweiflung, ich nehme an, dass das eine Krebserkrankung, Hodenkrebs, so etwas war? Ja, und Lymph, Hoden und Lymph, ja. Ja, Steckt dahinter deine Verzweiflung, dass du nicht mehr zeugungsfähig warst und dass du ihren Lebenstraum, eben eine Familie mit Kindern zu haben, nicht erfüllen konntest? Ja. Und der Hintergrund war noch, dass ich schon zu der Zeit ganz schwer depressiv war und unter einer schweren Angsterkrankung litt. Wusste sie das? Nee. Mhm. Das war ja auch damals noch gar nicht so diagnostiziert, wie das heute ist. Aber nochmal. Ja. Nochmal. Ist es so, dass du diesen schlimmen, heftigen Satz gesagt hast, weil du ihr Gutes wolltest? Ja. Weil du dachtest, so verletze ich sie und so findet sie den Absprung von mir? Ja. Boah, das ist natürlich fast übermenschlich. Das war so. Und du liebst diese Frau heute noch? Ja. Aber diese Frau ist mittlerweile mit einem anderen Mann zusammen, hat eine Familie. Deswegen lasse ich sie in Ruhe. Ja, das musst du auch. Ja, das tue ich auch. Aber ich... Hast du denn noch... seht ihr euch ab und zu nochmal? Nein, überhaupt gar nicht. Mehr. Du weißt gar nichts über sie im Moment so. Doch, ich weiß über die Situation Bescheid. Na ja, gut, aber so. Aber nichts Näheres. Aber ich bin jeden Abend am PC und schreibe irgendwelche Briefe, damit ich das irgendwie aufklären will. Aber auf der einen Seite sage ich, ich will ihr das Leben auch nicht kaputt machen, was sie führt. Du schreibst ihr Briefe? Ja, aber an meinem PC. Und ich schreibe sie nicht. Ich schicke die nicht ab. Ja. Was ist denn mittlerweile aus deiner Erkrankung, deiner seelischen Erkrankung geworden? Ja, ich bin dem Enke nahe, sag ich mal so. Du bist was dem nahe? Ich bin dem Enke nahe, sag ich. Mhm. Ja, und das ist... Aber ich kämpfe jeden Tag weiter. Du hast keine, ich gehe davon aus, dass du keine neue Beziehung eingegangen bist? Nee, ich habe danach Beziehungen gehabt, aber keine neue. Nein, jetzt nicht mehr. Bist du berufstätig? Lebe alleine. Ja, ich habe... Hast du einen Beruf? Ich habe zwei Berufe. Und du bist auch in den Berufen drin? Nee. Ich soll jetzt aufgrund meiner Erkrankung noch eine Werkstatt für Behinderte, weil ich überhaupt nicht verstehe. Mhm. Aber ich muss dahin. Was hast denn du für Berufe gelernt? Wenn ich das jetzt sage, bin ich ja völlig geoutet. Okay, nee, dann musst du auch nicht sagen. Nein, ist völlig okay. Das also handwerklich sein. Und kaufmännisch, sage ich jetzt mal. Ja. Das sind ja nur zwei verschiedene Sachen. Ne? Und die habe ich gut abgeschlossen. Also Markus, wenn nach so vielen Jahren dir dieser Satz und diese Aktion, die damit verbunden ist, bis heute so tief nachgeht, kann dir nur wirklich eine sehr, sehr intensive professionelle Hilfe kann dich weiterbringen im Leben. Darf ich dazu noch mal was sagen? Ja, klar. Ich bin ja in Behandlung wegen schweren Depressionen und Angsterkrankungen. Ja. Ist das auch eine Form der Gesprächstherapie oder wirst du ausschließlich medikamentös behandelt? Erstmal bekomme ich Medikamente. Ja. Und wenn ich sehe, welche Möglichkeiten eine Enke hatte, Gespräche jeden Tag, und Kohle im Hintergrund. Mhm. Ja. Und ich bekomme alle 6 Monate einen Termin für 10 Minuten. Dann liefere ich da meine 10 € Praxisgebühr ab. Verstehe. Und also, es wäre ganz wichtig, wenn du einen Gesprächspartner fändest, einen professionellen Gesprächspartner. Ja, aber ich bin seit fast 20 Jahren bei demselben Arzt in Behandlung und. Ja, aber offensichtlich hilft das ja nicht so richtig. Nee, es hilft wirklich nicht. Nee, also muss was Neues passieren. Ne? Es muss was Neues passieren. Oder was Zusätzliches. Es mag ja sein, dass die Medikamente in Ordnung sind, die du bekommst, aber es muss darüber hinaus was geschehen. Sind auch nicht in Ordnung. Oder auch die nicht, ja. Da muss alles neu aufgerollt werden, Markus. Pass mal auf, du hörst ja meine Musik. Jetzt müssen wir dich aber im Hintergrund gut beraten. Das wäre toll. Ja, das machen wir sehr gerne. Das macht meine Psychologin, die Simone. Die würde dich jetzt gleich anrufen, ja? War das Gespräch denn in Ordnung? Absolut, ja. Natürlich. Was heißt, ich bewerte doch die Gespräche nicht, wenn... Ja, nee, weil ich sehr nervös war. Oder? Nein, absolut in Ordnung. Absolut. Ja. Ich bedanke mich. Lieber Markus, du legst auf, wir melden uns gleich bei dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. 1.59 Uhr und 45 Sekunden. In der Technik Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. Dann mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter 0800 220 50 50. Um 1 sind wir da im Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin.